Telekom Fernsprecher Friedelstraße 34 an Radio Avery. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Flyer mit der Aufschrift Soul Explosion. Samstag, 10.11.07, 23 Uhr im Pavillon. Eintritt 6 Euro. Ansonsten, außer einem vorübergehenden Halteverbotsschild, das hier wegen einem Umzug aufgestellt wurde und an dem eine rote, karierte Kunststofftasche, also so eine Art Oma-Einkaufstasche befestigt ist. Hier in der Friedrichstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.